Frauen, die Weiberer Kinder. Graues, dünnes Haar auf den toten Köpfen, geflochten zu Zöpfen, die Weiberer Kinder. Und sie den Göttern senden, durch in den Händen, die Weiber der Kinder. Alte Weisen singend, während das Blut fließt, sich in Kessel ergießt, die Weiber der Kinder. In den Bäumen hängen die Waffen samt der Toten, eines wird den Göttern zum Geschenk dargeboten. Wut an Tiosi, die Opfer, die wir bringen, ein großes Freudenfest, wir tanzen und wir singen. Heil Germanien, Heil Germanien, Heil Germanien. Unsere Götter lobend, die Weiber der Kinder. Hässlich lachen sie mit zahnlosem Mund, die Hände vom Töten bunt, die Weiber der Kinder. In den Bäumen hängen die Waffen samt der Toten, alles wird den Göttern zum Geschenk dargeboten. Wut an Tiosi, die Opfer, die wir bringen, ein großes Freudenfest, wir tanzen und wir singen. Heil Germanien, Heil Germanien, Heil Germanien. Erhöht in weiße Tücher, grässlich anzuschauen, marschieren alte Frauen, die Weiber der Kinder. Graues, dünnes Haar auf den toten Köpfen, geflochten zu Zöpfen, die Weiber der Kinder. In den Bäumen hängen die Waffen samt der Toten, alles wird den Göttern zum Geschenk dargeboten. Wut am Tiosi, die Opfer, die wir bringen, ein großes Freudenfest, wir tanzen und wir singen. Heil Germanien.